Ja, eigentlich sollte es ja weitergehen und eigentlich hätte es auch noch einen Moment gedauert, weil ich das alles noch mal ein bisschen vorbereiten muss. Aber Glück ist mir hold. Ich habe auch schon endlich mal einen Hörer und der hat mir noch zwei Tipps gegeben, welche Linuxe ich noch mal testen soll. Und ja, bevor wir dann weitergehen, passt natürlich Automatik Boot in 7 Sekunden. Ja, mach mal. Nochmal zwei auszuprobieren, denke ich mal. Und er hat mir hier Linux Mint 15 Cinnamon genannt und Arch Linux. Und bevor wir dann weitergehen, passt es einfach thematisch natürlich am besten, das hier mal mit reinzunehmen. Er sagt, Start, bei Linux Mint bin ich jetzt, Linux Mint 15. Er sagt mir jetzt, Start Linux Mint, Start in Compatibility Mode, Integrity Check, Memory Test, Boot vom Local Drive. Naja, ich will eigentlich Start mit Linux Mint. Eigentlich möchte ich es installieren, aber na gut, vielleicht funktioniert es halt einfach so wie Knoppix. Ich habe jetzt Enter gedrückt, nichts passiert. Vielleicht funktioniert es so wie Knoppix und man muss es erstmal booten und kann es dann installieren. Ja, ich habe jetzt also Start gedrückt. Ah, jetzt passiert was. Also das zeigen mir jetzt schon so diese ganzen Installationserfahrungen. Das ist ja jetzt schon das 5. oder 6. Linux, was ich hier mal aufspiele. Tut euch doch oder tut euren Anwendern doch einen Gefallen bei den ganzen Distributionen. Etwas, was echt schon andere Betriebssysteme machen seit 20 Jahren, glaube ich. Wenn man irgendwas drückt und es passiert was, dann kann der Rechner langsam sein und es kann lange dauern, bis was passiert, das ist alles okay. Dessen bin ich mir bewusst, wenn ich hier einen langsamen Rechner habe. Aber baut das doch so ein, dass ihr irgendeine Art der Rückmeldung bringt. Also es reicht ja schon im Prinzip die Sanduhr, ja. Also dass man einfach sieht, okay, da läuft jetzt irgendwas. Fortschrittsbalken fällt natürlich noch mehr ins Auge. Der muss ja auch kein Ende haben, kann ja auch im Kreis laufen. Aber Hauptsache irgendwas bewegt sich, zeigt mir als Anwender, okay, ich habe deine Eingabe akzeptiert und ich fange jetzt mal an. Und nicht wie bei Knoppix fiel es mir schon extrem auf. Hier war es jetzt nur erstmal am Anfang, dass ich Enter drücke auf der Auswahl, die ich tätigen möchte. Und es passiert erstmal gar nichts. Das ist immer, wenn das dann zu lange dauert, möchte ich nicht wissen, wie viele dann schon den Rechner ausschalten, wenn sie denken, ja, funktioniert ja gar nicht. Also das ist echt mal was, mich wundert das eigentlich, dass das heute nicht schon Uso ist. Also das ist, kann man echt besser machen. Ich habe jetzt erstmal einen schwarzen Bildschirm. Jetzt ist gerade immerhin der Mauszeiger erschienen, der immer noch nicht als Sanduhr läuft, aber immerhin erschienen ist. Und sonst ist gar nichts zu sehen. Ich werde es also erstmal weiterlaufen lassen. Ja, dann mal gucken, was kommen wird. Ja, der Desktop erscheint, annehmbare Zeit, auch nicht, finde ich, nicht langsamer oder schneller als andere. Und ganz unten, es gibt jetzt sogar Auswahl Computer, Home, Linux Mint, ja. Ja, war auch zu erwarten, ne? Wenn man ein bisschen nachdenkt, hätte man allein aufkommen können. Doppelklick, jetzt läuft tatsächlich auch die Sanduhr kurz, ja, jetzt läuft er auch an. Das Übliche, er fragt mich nach der Sprache. Weiter. Über mindestens 6 Jahre, jetzt sagt er mir, was ich haben muss, das ist auch okay. Also einfach weiter, nämlich 6,1 GB freien Festplattenspeicher. Er kriegt die komplette Platte, weil ich das alte Linux dann drauf wieder platt mache. Debian Linux, er sagt mir sogar, dass eins drauf ist, obwohl es kein Debian ist, sondern Knoppix, aber okay, das ist natürlich klar mit dem Unterbau. Mit Linux Mint ersetzen. Das wird alle ihre Anwendungen und so weiter löschen. Das Neue zur Sicherheit verschlüsseln? Oh nö, erstmal nicht. Etwas anderes. Nee, das möchte ich machen, jetzt installieren. Wer auch mal genaueres wissen wir so, jetzt kommt erstmal Berlin, will ich haben, ja, also die Sprache. Tastaturbelegung Deutsch ist richtig vorgeschlagen, das finde ich schon mal sehr gut. Ihr Name, jetzt muss ich den mal eben eingeben, Name Ihres Rechners, ach Mensch, das ist egal, das ist Linux Mint, nennen wir den jetzt mal. Benutzername ist okay, wählen Sie ein Passwort. Ich gehe da jetzt mit etwas locker mit um, weil es wirklich erstmal egal ist. Passwort zum Anmelden abfragen, das möchte ich auf jeden Fall weiter. Jetzt hätte ich auch noch die persönlichen Daten einzeln verschlüsseln können, möchte ich erstmal nicht. Es könnte sowieso noch ein paar mehr Installationen geben, bevor ich entscheide, was worauf kommt. Die einzige Entscheidung, die da mehr oder weniger fallen ist, ist, dass auf dem Notebook, also dem im Prinzip stärksten Rechner in Anführungszeichen für die Linux-Schiene, Kali Linux drauf bleibt. Das kriegt man zum Laufen, wenn auch manches echt schwierig ist. Also da musste ich schon C-Dateien editieren und da musste ich diverseste Verbiegungen machen. Da berichte ich aber auch nochmal im extra Podcast rum. Heute geht es nochmal um die Installation. Wer auch sonst nochmal über die einzelnen Betriebssysteme was machen möchte, kann ich immer nur dieses Radio Tux empfehlen. Die gehen auch einen anderen Weg, die machen das nicht so wie ich, setzen sich davor, probieren aus und erzählen, wie es ist. Das ist so die Schiene, die ich persönlich einfach mehr mag und hier in diesem Podcast auch so machen möchte. Sondern die erzählen was zur Geschichte, wo kommt das her, wie alt ist das, warum, was sind die Stärken, was sind die Schwächen. Und zwar nicht so wie jetzt aus meiner Sicht, ich sitze davor und denke, dies finde ich gut, das, sondern offizieller oder wie soll ich das sagen, also auch umfangreicher. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr euch für die einzelnen Distributionen interessiert, schaut euch mal bei diesem Radio Tux um. Das ist schon klasse gemacht. Also das ist, höre ich selber sehr, sehr gerne. Kann man sehr viel von lernen, kann man sehr gute Tipps von kriegen. Er ist jetzt dabei, hier die Installation durchzuführen. Durch den Bildschirm, surfen Sie im Web, bla bla bla. Da stehen schon so Tipps, Tricks. Und unten läuft der Fortschrittsbalken. Mit Dateien werden kopiert. Der läuft sehr langsam, was aber an meinem Rechner liegt. Und deswegen schalte ich erstmal wieder ab, bis es dann wieder was Verwertbares gibt. So, eine ganze Weile gelaufen. Was fragt er mich? Installation ist abgeschlossen. Sie können jetzt später, was? Abgeschlossen. Sie können Linux Mint jetzt weiter ausprobieren, aber alle Änderungen, die bis zum Neustart, werden nicht gespeichert. Nee, das ist ja Blödsinn. Ich will ja neu, dann will ich neu starten. Jetzt neu starten. Jetzt will ich natürlich nicht mehr von der CD, sondern jetzt will ich natürlich das System auch testen. Also, testen. Testen ist sowieso das falsche Wort. Antesten. Was ich mache, sollte man auch nicht als Testbericht verstehen, sondern als das, was es ist, nämlich wirklich so ein Ausprobieren der Installation und eine Wiedergabe des Feelings des Ganzen. Das heißt, wie fühlt sich das Betriebssystem an? Läuft es gefühlt schnell? Läuft es gefühlt langsam? Was auch immer. Jetzt ist das Hintergrundbild Linux Mint 15, was übrigens ja ganz nett gemacht ist. Mir ist es ein bisschen zu weiß und mit dem Knick hinten. Ja, finde ich jetzt nicht so den Brüller, aber ist okay. Habe ich einfach schon. Also nicht falsch verstehen, das ist nicht unhübsch, aber langweilig würde ich es nennen. Also da habe ich schon schickere Varianten gesehen. Jetzt habe ich wieder das Übliche. Sanduhr läuft. Passieren tut aber gar nichts. Ja. Weiß ich nicht. Fährt er sich jetzt runter? Dauert das so lange? Oder was soll ich tun? Ja, keine Ahnung. Ich mache es mal wieder aus, weil ich einfach nicht weiß, was er da eigentlich tut. Also von daher, wie es läuft, werde ich jetzt mal hoffentlich gucken können. Ansonsten enttäuscht mich das genauso wie die anderen Distributionen bisher. Nach 10 Minuten lief immer noch die Sanduhr und dieser Rechner beendete sich nicht. Also ist, wie gesagt, wir reden da auch nicht von irgendwelchen exotischen Hardware. Das ist wirklich ein Bürorechner. Also Business-Rechner, der eh schon drauf ausgelegt ist, möglichst 0815 aufs Hardware zu benutzen. Von daher, ja, ist das eher enttäuschend. Jetzt starte ich es mal neu. Es kommt das Linux Mint-Emblem in der Mitte. Oder das Logo, so. Ich würde, jetzt kommt wieder die Sanduhr und sonst ein schwarzer Bildschirm. Also da bevorzuge ich halt echt Distributionen. Von mir aus, lass da im Hintergrund diese ganzen Texte ablaufen, die eh kein Mensch versteht. Aber dann weiß ich wenigstens, es passiert irgendwas. Also ich finde das so unendlich nervig, dass ich davor sitze und nicht sehen kann, was passiert oder ob überhaupt was passiert. Wo ist der Sinn? So, Name, Passwort eingegeben, Bildschirm schwarz, Cursor bleibt, nichts bewegt sich. Also klar, gibt man mir Zeit und ich warte. Aber der Ablauf ist einfach unglücklich für mich. Das ist einfach schlechtes User-Interface. Das mag natürlich für Leute, die Linux lieben, alles okay sein. Aber man redet immer davon, dass man das ja auch für andere und man sollte das benutzen und Kumpels empfehlen. Und nö, kann ich nicht. Kann ich nicht, weil einfach kein Anwender, der sich für die IT überhaupt nicht interessiert, sondern einfach einen Rechner braucht, das gerne mag. So, jetzt kommt vielen Dank an irgendwelche Sponsoren. Ja, das ist okay, das kann man ja anklicken, dass das nie wieder erscheint. Und jetzt habe ich den Desktop. 273 empfohlene Aktualisierung vorhanden. Ja, absolut okay, möchte ich jetzt aber nicht. Ich möchte einfach mal wieder sowas am liebsten Office-Programm starten. Das ist für mich, das ein bisschen größer ist. Nehmen wir den LibreOffice Writer, Klick. Also jetzt passiert sofort, wie es erscheint wieder das Logo, der Cursor bleibt, wie er ist und nichts passiert. Dann fängt irgendwann der Fortschrittsbalken an, aber auf dem langsamen Rechner ähnliches Problem. Allerdings sehr, sehr schnell gestartet, fühlt sich jetzt so an. Also wie gesagt, wir sind ja auch nur am groben Testen. Firefox Webbrowser, auch einer, der mehr Performance braucht, als manche, glaube ich, denken. Auch der ist schnell da. Offensichtlich hat er sich das Netzwerk auch korrekt eingerichtet. Ich habe Internetverbindung. Sieht nett aus, ist für meinen Geschmack schneller als Ubuntu. Hat nicht viel mehr abgefragt. Macht insgesamt, ja, doch guten Eindruck. Ich finde es einfach sehr übersichtlich. Es reagiert auf Eingaben sehr schnell. Oh, man muss sich immer mal statt IP-Config IFI-Config nehmen. Das ist auch mal wieder was. Da kann natürlich keiner was für. Das ist einfach nur, da muss man sich erstmal wieder dran gewöhnen. So, jetzt habe ich eine Internetadresse. Was habe ich denn hinten? Die 10, okay. Was ich jetzt mal zum Beispiel immer gerne mal ausprobiere. Ich habe das Ding jetzt standardmäßig hochgefahren. Und was ich bei Ubuntu zum Laufen gekriegt habe, möchte ich jetzt hier einfach ausprobieren, ob es geht. Nämlich, komme ich per RDP auf den Rechner? Nein. Er sagt schon mal nein. Das ist okay, finde ich, weil ja, im Prinzip möchte ich eigentlich ja, dass er am Anfang nicht gleich jeden darauf lässt. Von daher passt das. Die Frage, das ist ja witzig. Jetzt klicke ich auf Systemwerkzeuge, dann zeige ich da rechts, also praktisch auf den Menübutton, gehe dann auf Systemwerkzeuge, dann steht rechts Systemeinstellungen, da will ich jetzt hinwechseln und dann ist es weg. Also ist es nicht möglich, mit der Maus darüber zu kommen. Das ist ja ein Hammer. Ja, ich gehe mit der Maus auf Systemwerkzeuge. Rechts daneben erscheinen dann ein paar. Also Disk Usage Analyse, CDW Paketinstaller, bla bla bla. Wenn ich darüber will, zack, verschwinden die alle. Nur die oberen beiden bleiben. Wenn ich auf den oberen gehe, dann sind die unten wieder da. Ich komme da nicht hin. Die verschwinden tatsächlich. Was ist denn das für ein Schrott? Jo. Und das passiert mir bei allen. Also ich gehe mit der Maus auf Menü, Systemverwaltung, will nach rechts wechseln. Ja, und da verschwinden dann alle Angaben außer der obere. Jetzt gehe ich auf den oberen, erscheinen wieder alle. Jetzt will ich wieder runterfahren. Nö, geht nicht. Nee, auch mit den Cursor-Tasten, kein Hinkommen. Das ist ja völlig absurd. Ja, komme ich nicht. Also Systemeinstellungen kann ich zum Beispiel nicht aufrufen. Oh mein Gott, jetzt habe ich gedacht, habe ich ein schönes gefunden. Ist das wieder so ein Schrott? Ja, nur wenn ich es oben in den Suchbegriff eingebe, und dann nach rechts rüberwechsel, bleibt es stehen, weil das ist ja ein fetter Bug. Das ist ja ein Gruselbug, ey. Boah, da schüttelt's mich ja. Ja, also das geht für mich gar nicht. Also, boah. Okay, was haben wir noch? Ich wollte jetzt einfach mal den Zugriff probieren. Also das schockiert mich immer noch. Arbeitsfläche. Alle Einstellungen. Nee. Finde ich offensichtlich auf Einstellung. Bei Einstellung hätte ich es jetzt erwartet, dass ich da sagen kann, okay, den Bildschirm frei, so wie das bei den meisten anderen waren. Einstellung für Bildschirm. Schoner, nee, das ja nicht. Mini-Anwendung auch nicht. Leiste, Applikation und Desktop. Nö, Arbeitsfläche hätte ich jetzt gedacht. Nö, das ist das aber nicht. Ja, keine Ahnung, wie man den jetzt wieder freigibt hier. Das ist jetzt aber natürlich auch stöhnend auf hohem Niveau. Also das ist, weil ich mich mit dem Ding jetzt nicht auskenne, das liegt ja an mir. Also das mit dem Menü ist gruselig. Ich gehe hier auf Systemwerkzeuge oder auch Systemverwaltung. Und dann zeigt er mir rechts daneben diverse Auswahlen an und an keine davon komme ich. Ja, weil wenn ich da mit der Maus rüberfahre, ist das weg. Einstellung dasselbe. Das Schlimme ist, ich kann auch rechts gar nicht sehen, was es alles so gibt. Weil in dem Moment, wo ich darüber fahren will, ist das alles weg. Also ich weiß nicht, ob das so gehört oder ob das, also Desktop-Sharing finde ich, aber auch nur über die Cursor-Eingabe oben. Das ist ja der Hammer. So, jetzt will ich mal gucken. Jetzt habe ich das Desktop-Sharing, glaube ich, freigegeben. Hoffe ich jedenfalls. Ja, also ich werde mal, ja, ich habe ihn zwar freigegeben, das interessiert ihn überhaupt nicht. Ich kriege deswegen trotzdem keinen Connect. Das ist also, wer weiß, was ich da freigegeben habe. Also RDP will er dann schon mal nicht machen. Probieren wir mal VNC. Vielleicht macht er das ja. So, close. nicht 32, sondern 10 hinten. Connect. Ja, das geht. Per VNC kommt man drauf. Dann sieht der Hintergrund zwar gruselig aus von der Farbgebung her, aber das ist dann... So, jetzt gehe ich mal... Ich versuche mal beim Remote auf Systemverwaltung. Achso, dann fahre ich mit der Maus rüber. Was? Ah. Das ist ja ein Witz. Wenn ich den Touchscreen von meinem Android nehme, funktioniert das Ganze. Ich muss mal drüber nachdenken und mal nachlesen, was ich dazu finde. Also alleine dieser Bug wäre für mich tatsächlich absolut... Und ja, kann ich nicht sagen. Das wäre tatsächlich das K.O.-Kriterium, dass das mit diesem Startmenü da nicht funktioniert. Wie unkomfortabel ist das denn? Also das finde ich schon echt krank. Nee, das hat mich jetzt echt ein bisschen schockiert. Vielleicht ist das ja auch ein Problem mit meiner Hardware, keine Ahnung. Ja, aber okay. Machen wir hier erstmal einen Schnitt. Und weiter geht's jetzt mit dem letzten empfohlenen Hörerprodukt, dem Arch Linux, wobei er mir klar gesagt hat, dass das natürlich schon was ist, was man sehr viel rumkonfigurieren muss. Aber angeguckt haben möchte ich es mir natürlich. Also Linux Mint, das muss ich erstmal nachlesen. Aber bei so einem Verhalten, das geht für mich eigentlich gar nicht. Also das ist wirklich so, Boot Arch Linux, bla bla bla, kann ich irgendwo gleich sagen, nee, ich muss es booten. Ja, das finde ich immer, ja, wir booten es mal. Allows you to install and bla. Ich verstehe gar nicht, warum manche Distributionen nicht am Anfang abfragen, ob ich direkt auf den Rechner installieren möchte, sondern dass ich immer erst eine Live-CD booten möchte. Möchte ich vielleicht aber gar nicht. Hier gefällt mir jetzt allerdings bei Arch Linux schon mal schöner. Da kommt Text, der einen erschlägt förmlich, das macht aber nichts, weil ich sehe wenigstens, da läuft irgendwas. Oh, no compatible ACPI PSS Objects found. Make sure cool and quiet is enabled in the BIOS. If that doesn't help, try upgrading your BIOS. Oh mein Gott, das sind gepflegte BIOS. Also das ist eher unwahrscheinlich, dass ich da was zum Upgraden noch finde. Denn die wurden auf der Arbeit immer aktuell gehalten. So. Und ich soll jetzt was machen? Ich soll jetzt Cool and Quiet mir angucken. Ja, muss ich erstmal suchen im BIOS. Ich melde mich wieder. So, also auf einem AMD-Prozessor sollte ich im BIOS etwas einstellen, was es nicht gibt. Tja, ich habe jetzt auch keine Lust, bei so einem uralten Rechner noch nach BIOS zu suchen. Also da hört es dann auch einfach mal auf. Jetzt probieren wir es mal im Intel-Rechner. Vielleicht läuft es da ja besser. Boot Arch Linux i686. Was anderes wird mir auch nicht angeboten. Compressing, booting the kernel. Running Hook. Also jetzt kommt eine Menge Text, das finde ich ja ganz witzig. Wie gesagt, da sieht man wenigstens, dass da was passiert. Hat für mich auch so ein bisschen was Altes, Archaisches. Und finde ich süß irgendwie, gefällt mir. Oh, Login, Root, Automatic Login. Ja, das ist schön. Jetzt bin ich auf dem... Ja, was bin ich jetzt hier? Achso, da gibt es überhaupt keine... Hier gibt es überhaupt nichts. Also, jetzt verstehe ich erst, was er mir da empfohlen hat. Arch Linux scheint mir also etwas zu sein, was dann wirklich noch von der Command Line gestartet wird. Dann ahne ich mal, was er meint. Also ein sehr, sehr tieffliegendes Linux. Oh ja, und das ist auch eine amerikanische Tastatur. Das macht natürlich halt richtig Freude. Ja, okay, also werde ich mir mit angucken. Finde ich schon spannend. Passt zum Glück auch nicht auf den Bildschirm, weil ich einfach das Problem habe, dass es halt ein VGA-Anschluss ist und der ist ein bisschen verzogen. Den müsste man dann erst einstellen, was ich auch schon immer... Ach ja, weiß ich auch nicht, ob das alles so meins ist. Ich möchte mich ja nicht mit Linux beschäftigen, sondern ich möchte mich mit IT, Security und Sicherheit beschäftigen. Also Arch Linux, okay, das ist artig, was das ist, aber da muss ich dem lieben Hörer auch nochmal danken. Er hat mir auch angeboten, da zu helfen, das weiß ich auch zu schätzen. Und da werde ich bestimmt auch nochmal zurückkommen. Ich ahne, dass das hier sowas ist, finde das aber auch okay, weil das ist was ich auch noch ausprobieren möchte, aber das ist im Moment der falsche Zeitpunkt. Also Arch Linux lege ich mir tatsächlich zurück, das möchte ich irgendwann mal draufpappen. Das ist was mich interessiert. Aber da scheint man wirklich sich dann wohl noch den Kernel selber bauen zu müssen oder was. Das muss ich mir echt angucken. Das scheint mir auch nichts für Anfänger zu sein. Und wenn ich so ein paar Erfahrungen gesammelt habe, werde ich das nehmen. Ja, Fazit. Wir haben ja jetzt sechs verschiedene ausprobiert. Ich glaube, also auf dem Notebook-Rechner, das soll so der Rechner sein, mit dem ich die Tests eigentlich machen möchte. Den habe ich immer noch billig und alt gekauft im Prinzip. Das war so ein 299-Euro-Rechner von Amazon mit einem Pentium 2020 drin, 4 GB, 500er Platte oder irgend so ein Murks. Und da habe ich das Kali Linux im Moment drauf. Das läuft da echt flott drauf, damit kann man arbeiten. Wobei Kali Linux sicherlich auch nichts ist, was das Herz eines unbefleckten ITlers erfreut. Aber ich finde schon, kann man ganz gut beleben. Das heißt, das werde ich dort drauf lassen, um mich mit der IT-Security erstmal langsam anzufangen, mich zu beschäftigen. Ein bisschen habe ich schon mal rumgemacht. Da bin ich noch so ein bisschen am Notizen schreiben, weil auch darüber möchte ich natürlich berichten. Ist jetzt aber nicht das Thema. Also Kali Linux für das, was ich hier vorhabe, ist, glaube ich, das Richtige. Das kommt also auf diesen, nennen wir es mal, Hauptrechner für diese Zwecke. Dann habe ich hier unten ja zwei Uralt-Rechner stehen. Da bin ich mir jetzt noch nicht ganz so sicher. Auf den mit 1,5 GB glaube ich, das ist der mit dem AMD-Prozessor, da werde ich mir ein Ubuntu installieren, weil ich Ubuntu einfach mal ausprobieren möchte, weil ich Ubuntu für mich, also ich will es nicht selber nutzen, wirklich intensiv, aber ich sehe es am dichtesten am Endanwender. Und mir geht es hauptsächlich darum, hier ein paar Rechner stehen zu haben, die ich im eigenen Netz angreifen kann, weil ich will hier nicht anfangen, die Nachbarschaft zu malträtieren. Von daher brauche ich ein paar Rechner, die ich angreifen kann. Und die sollen auch unter Linux laufen, weil Windows-Rechner habe ich eh stehen. Also kommt da wahrscheinlich ein Ubuntu drauf. Und zwar auf dem mit 1,5 GB, weil mit 1 GB tat sich Ubuntu schon sehr, sehr schwer. Dann habe ich den zweiten Rechner mit 1 GB Hauptspeicher. Da ist im Moment ein altes Firmen-XP drauf. Das bleibt auch erstmal noch einen Moment drauf. Denn das bietet sich natürlich förmlich an, um es mal zu attackieren. Und dann muss ich mir halt überlegen, wie ich das weitermache. Ja, da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher. Vielleicht mache ich mir auch eine Multi-Boot-Option auf den mit 1,5 GB. Das heißt, da würde ich dann das aufteilen, ein Ubuntu und ein, ja, das ist die Frage. Linux Mint hat sich echt gerade selbstständig erledigt, weil ich das einfach darauf nicht benutzen kann. Da muss ich mir mal Gedanken machen, erstmal nachlesen. Knoppix hatte mich jetzt auch nicht so ganz überzeugt. Und SUSE hatte das Problem, dass ich halt einen falschen Desktop installiert habe. Das, glaube ich, lag eher wiederum an mir. Das lag wahrscheinlich überall eher an mir, aber das sind halt die Erfahrungswerte, die ich sammle. Also das muss ich jetzt, das ist nicht verallgemeinert, sondern das ist das, was ich halt erlebt habe. Ich glaube, dass SUSE noch zu dem Ubuntu dazukommen wird. Einfach, weil es eine sehr verbreitete Installation ist. Ist das Linux Mint sicherlich auch. Ich hätte am liebsten das Linux Mint genommen, weil es auch so echt flott wirkte. Aber das ist natürlich absurd, wenn ich da nicht also wenn die Maus schlicht nicht benutzbar ist da drauf. Also das ist wirklich, ja, das ist so die Installation, die ich jetzt hier habe. Ich weiß es noch nicht. Ubuntu werde ich auf jeden Fall draufhauen. Und dann werde ich halt mal gucken, was noch zusätzlich draufkommt. Und für irgendwelche Distributionen muss man sich entscheiden. Wahrscheinlich werden die ersten schon wieder sagen, oh, falsch, das ist schlecht. Ja, mag alles sein, will ich gar nicht bestreiten. Aber ich muss ja eine Entscheidung treffen und die werde ich treffen. Dieses Arch Linux lege ich mir nach hinten. Das finde ich super spannend. Das ist wirklich was, wenn ich mal wie soll ich sagen, mich mal schon ein Jahr mit Linux beschäftigt habe, dann kommt mehr Arch Linux drauf, weil das scheint mir schon sehr rudimentär zu sein, was ich persönlich allerdings auch mag. Wobei das Kali Linux eigentlich auch schon sehr rudimentär ist, muss ich ehrlich mal sagen, für einen Einsteiger schon sogar grenzwertig. Okay, jetzt habe ich 6-7 Linux-Installationen gemacht und das soll es auch reichen, sonst ich will nicht komplett ins Linux abschweifen, weil das einfach, da gibt's andere Blogs, da gibt's mit Linux, Tux Linux schon, nee, Radio Tux schon einen guten Podcast. Das muss ich auch alles versuchen zu kopieren oder besser zu machen, das ist ja Blödsinn. Sondern ich schließe das jetzt hier ab. Ich werde natürlich berichten, was ich letztendlich drauf haben werde dann. Aber Linux-Distributionen insgesamt für mich noch weit, weit, weit weg von Windows oder Mac, also Lichtjahre, sorry, aber immer noch. Dafür einfach noch zu kompliziert. Der Einzige, der da in die Nähe kommt, ist vielleicht Ubuntu. Die anderen, nee, das ist einfach, wie gesagt, mein Notebook oben musste ich schon irgendwelche Dateien editieren, damit er sich die Helligkeit merkt, damit ich die Helligkeit einstellen kann. Vorher hat er überhaupt nicht darauf reagiert. Jetzt reagiert er auf die Helligkeit, dafür merkt er sich das nicht. Beim nächsten Mal booten ist die Helligkeit wieder wie vorher. Um die Netzwerkkarte zum Laufen zu kriegen, musste ich eine C-Datei editieren. Tut mir leid, das kannst du keinem Endanwender antun. Und die Helligkeit musste ich übrigens auch unter Ubuntu genauso bearbeiten und es hat immer noch nicht funktioniert. Das sind einfach Dinge, da möchte ein Endanwender nichts mehr zu tun haben. Der möchte seinen Rechner anschalten und den benutzen und fertig. Und nicht ein wissenschaftliches Studium machen. Also absurd, sorry. Okay, aber was hilft's? Entscheidung werde ich treffen, werde ich dann auch beim nächsten Mal mitteilen. Und vielleicht als kleine Vorschau. Der Plan ist beim nächsten Mal, ja, es war einfach mit ziemlich weit oben in der Liste der Software auf Kali Linux. Und natürlich ist das was einen neugierig macht. Wi-Fi, inwiefern Wi-Fi-Cracker heißt das, glaube ich. Mit Aircracker und Aerodump und ähnlichen Programmen. Da bin ich jetzt so ein bisschen, also wirklich ganz rudimentär eingestiegen, habe mir das mal angeguckt. Das kriegt man zum Teil unter Windows sogar zum Laufen. Das läuft unter Linux, das läuft auf dem Kali Linux. Da habe ich so ein paar Versuche mit gemacht. Durfte auch schon lernen, dass man eben nicht mal eben schnell sowas macht. Da braucht man auch Geduld für. Und das soll, glaube ich, so das sein, was dann beim nächsten Mal aktuell sein wird, denke ich mal. Kann ich noch nicht hundertprozentig sagen, aber das ist so das Ziel. Kann jetzt aber auch ein bisschen dauern. Diese Folge sollte eigentlich auch ein bisschen dauern. Ich wollte das eigentlich mehr so im 3-4 Wochen Abstand machen. Klar, am Anfang geht es ein bisschen schneller, weil man alles noch am Einrichten ist. Deswegen auch diese Folge, weil sie halt dicht an der Folge 3 ist, nämlich Installation Linux-Distributionen. Und beim nächsten Mal kann es einen Tick länger dauern. Ich hoffe, dass euch das trotzdem Spaß macht, mir da zu folgen. Und vielleicht hat der ein oder andere, siehst das Comedy, lacht sich tot darüber, was ich hier mache. Finde ich absolut okay. Sehe ich ja ähnlich. Von daher lehne ich mich jetzt zurück und lasst das erstmal alles sacken, um zu entscheiden, was ich mache. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, wo auch immer ihr und wann auch immer ihr das hört und sag bis zum nächsten Mal. Ciao.